Einen Moment. Du hast kein Mikro an. Entschuldigung. Guten Tag. Mein Name ist Emre Göktaş. Ich bin der zuständige Arzt für Sie. Bevor wir anfangen, lassen Sie mich bitte zuerst Ihre persönlichen Daten notieren. Wenn Sie etwas nicht verstehen oder wenn Sie Fragen haben, bitte sagen Sie mir Bescheid oder fragen Sie nach. Okay? Alles klar. Gut. Wie heißen Sie? Ich heiße Kevin Jäger. Jäger. Könnten Sie bitte Ihr Vor- und Nachnamen buchstabieren? Ja, der Vorname ist Kevin mit K-E-V-I-N. Okay. Und der Familienname ist Jäger mit J-A-Umlaut, G-E-R. Gut. Wie alt sind Sie, Herr Jäger? Ich bin 18 Jahre. 18. Wann genau sind Sie geboren? Am 12.09.2003. Okay. Wie viel wiegen Sie? Ich wiege 67 Kilo. Und wie groß sind Sie? 1,80 Meter. Gut. Wo wohnen Sie? Ich wohne, ja, wo auch immer. Da, wo du auch wohnst, ja. Okay. Ja. Sind Sie Schüler oder? Ich bin in der Ausbildung zum technischen Zeichner. Okay. Also ich muss auch in die Berufsschule noch gehen, aber bin sonst in der Firma halt. Hm? Okay, ich denke, Sie sind Single, oder? Ja, ich bin nicht verheiratet, wohne aber mit meiner Freundin zusammen. Okay. Und haben Sie Kinder? Nein, nein. Okay. Herr Jäger, was kann ich für Sie tun? Ja, also ich bin unzufrieden, weil ich seit 3 Wochen mich schlecht fühle. Und das hat natürlich langsam angefangen. Aber ich habe auch immer erhöhte Temperatur. Das Schlucken tut mir weh. Und ich bin total schlapp. Ich habe Kopfschmerzen und auch Bauchschmerzen. So hier oben links tut es mir weh im Bauch. Und weil das jetzt schon so lange geht, habe ich gedacht, jetzt muss ich doch endlich mal zum Arzt gehen. Okay, Sie fühlen sich schlecht und diese Beschwerden langsam angefangen und Sie haben auch erhöhte Temperatur und Schluckenprobleme und Bauchschmerzen, oder? Genau, ja. Okay. Seit wann haben Sie diese Beschwerden? Ja, das hat vor 3 Wochen angefangen. Okay. Wann haben Sie Ihr Fieber gemessen? Und wie? Ja, immer mal morgens unterm Arm. Okay, wie viel war die Temperatur? Ja, das schwankt so zwischen 38 und 38,5, so in dem Dreh. Okay. Haben Sie dagegen etwas eingenommen? Nein, ich habe gedacht, das muss eigentlich wieder weggehen. Ich habe dann mal wegen der Kopfschmerzen habe ich mal Paracetamol genommen, aber das hat irgendwie auch nicht so richtig durchschlagend besser gemacht. Okay. Okay. Sie haben gesagt, dass Sie Bauchschmerzen haben. Könnten Sie mir sagen, wo genau die Schmerzen sind? Ja, eigentlich nicht so im Unterbauch, sondern mehr so im Oberbauch. Und wenn ich überlege, so mehr auf der linken Seite. Okay. Und wie sind diese Schmerzen? Sind sie eher dumpf oder stechend oder Ich brennend? würde eher sagen, dumpf, Dumpf. so drückend irgendwie. Okay. Und strahlen die Schmerzen irgendwohin aus? Nee, das ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Okay. Diese Beschwerden haben vor 3 Wochen aufgetreten und sind sie dauerhaft oder geht sie wieder weg? Eigentlich ist das schon dauerhaft. Das ist also mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr. Manchmal denke ich, ach ja, heute geht es mir wieder besser. Aber dann, wenn ich irgendwas versucht habe zu machen, was weiß ich, einen Weg zu erledigen oder so, dann habe ich gleich gemerkt, dass ich eigentlich doch nicht so gut drauf bin. Okay. Die Bauchschmerzen sind die Schmerzintensität. Okay. Wie viel die Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10? 0 ist keine Schmerzen, 10 ist starke Schmerzen sind. Ja, so ganz schlimm sind die nicht. Das ist mehr so unterschwellig. Ich würde vielleicht sagen bei 5. 5. 4 bis 5, ja. Okay. Wissen Sie, haben Sie bemerkt, ob diese Beschwerden etwas lindert oder verstärkt? Ja, wenn ich Ruhe gebe, dann geht es mir ein bisschen besser. Also ich muss mich halt schon irgendwie, aber das ist ja nichts in meinem Alter. Ich kann ja nicht mit 18 Jahren nur rumhängen in der Gegend. Ich muss ja wieder arbeiten und muss in die Schule gehen und muss Sport machen und das geht irgendwie alles gar nicht im Augenblick, Okay. weil ich viel zu schlapp bin. Okay, aber in Ruhe haben Sie keine Probleme, ja? Dann geht es mir ein bisschen besser. Ja, Kopfschmerzen habe ich dann schon auch wohl und Schluckbeschwerden, aber irgendwie kann man es besser aushalten, wenn ich mich schone, ne? Mhm. Okay. Okay, haben Sie Fieber? Ja, Sie haben für Entschuldigung. Ja, habe ich so. Ja. Gut, haben Sie in der letzte Zeit sind Sie in der letzten Zeit gereist? Ich meine im Ausland oder? Nee, im Ausland war ich nicht. Haben Sie Probleme beim Bewegung von Nackenbereich? Nee. Naja, ich merke, dass die Lymphknoten so ein bisschen geschwollen sind. Das spüre ich wohl, ja. Schon. Okay. Haben Sie läuft Ihre Nase in der letzten Zeit? Nee. Na, nur bei Kälte eigentlich, wenn ich rausgehe oder so, aber jetzt nicht auffällig. Müssen Sie niesen in der letzten Zeit? Nee, Schnupfen habe ich nicht. Nee, eigentlich nicht. Okay. Haben Sie erbrochen? Nein. Ist Ihnen übel? Übel in dem eigentlichen Sinne so, nee, das eigentlich nicht. Ich Okay. fühle mich nicht gut, aber Übelkeit, so dass es wie vom Magen kommt, nee, so ist das nicht. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Nee, eigentlich nicht, aber also was ich habe, das habe ich aber eigentlich immer schon, dass ich ziemlich leicht Blähungen habe. Aber das ist jetzt nicht anders als sonst. Blähungen. Okay. Müssen Sie in der letzten Zeit sauer aufstoßen? Nee. Okay. Haben Sie in der letzten Zeit Gewicht verloren oder zugenommen? Ist mir jetzt nicht aufgefallen, nö. Haben Sie Kribbelgefühl oder Taubheitsgefühl im Beine oder im Arme oder im Nein. Finger? Haben Sie Nein. nicht. Gut. Okay. Möchten Sie noch etwas hinzufügen zum aktuellen Anamnese, aktuellen Beschwerden? Nee, das ist, ich habe Ihnen, glaube ich, jetzt so alles erzählt, was mir im Augenblick zu schaffen macht, ja. Okay, jetzt möchte ich über Ihre Vorgeschichten etwas fragen. Leiden Sie an chronischen Erkrankungen wie Bluthochdruck oder Diabetes, Zuckererkrankungen oder Herzerkrankungen? Nein, nein, nein. Okay. Wurden Sie schon mal operiert? Nee, das nicht. Okay. Gibt es in Ihrer Familie schwere oder chronische Erkrankungen? Ja, tatsächlich, da sind einige Geschichten. Mein Vater ist tatsächlich ganz früh gestorben. Der hatte einen Schilddrüsenkrebs. Und meine Mutter hat Diabetes und hat schon jetzt Probleme mit den Augen. Das ist nicht so toll. Okay. Haben Sie Geschwister? Nee, ich bin Einzelkind. Okay. Schlafen Sie gut normalerweise? Nicht so wirklich gut. Eigentlich schlafe ich eher nicht so gut. Seit wann schlafen Sie nicht gut? Seit 3 Wochen oder vorher ist Nee, auch schon so? länger eigentlich nicht. Okay. Wie ist Ihr Appetit? Ernähren Sie sich gut? Naja, also soweit das geht, neben der Schule und neben der Arbeit. Ich bin jetzt kein Profikoch und meine Freundin auch nicht. Aber doch, also wir versuchen schon, uns annähernd gesund zu ernähren, ja. Okay, aber Ihr Appetit ist normal. Ja, eigentlich habe ich Hunger, ja. Gut. Gibt es etwas, was Sie seelisch belastet? Nee, eigentlich nicht. Gut. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Ja, also regelmäßig eigentlich nicht. Ich habe nur bei Bedarf eben, wenn ich Schmerzen habe, nehme ich dann Paracetamol. Wie viel Und Milligramm haben Sie genommen eingenommen? bitte? 500. Wie viel Milligramm haben Sie eingenommen, Oh, ich Paracetamol? weiß gar nicht, was da drauf steht. Kann aber sein, dass das 500 war, ja. Okay. Und dann habe ich tatsächlich so eine Lichtallergie. So eine Sonnenallergie, da bin ich da der Sonne, also insbesondere im Gesicht und an den Händen. Und wenn ich da nicht vorsichtig war, dann muss ich manchmal so Kortisonsalbe auftragen. Dann kriege ich so einen Ausschlag davon. Und da hilft dann nur noch Kortisonsalbe. Okay. Rauchen Sie? Hin und wieder mal eine Zigarette, aber ich bin kein richtiger Raucher. Okay, was meinen Sie mit hin und wieder? Wie oft rauchen Sie? Ja, vielleicht dreimal im Monat eine Zigarette oder so. Also wirklich nur so, wenn aus Geselligkeit oder so. Okay. Trinken Sie Alkohol? Ja, genau das Gleiche. Also mal am Wochenende ein Bier oder wenn mal ein Fest ist, dass man mal was trinkt, aber nicht regelmäßig. Okay. Außer Sonnenallergie, haben Sie sonstige Allergie oder Ja, ich habe auch so Unverträglichkeit? Heuschnupfen, ne? Heuschnupfen habe ich, dass ich auf so Gräserpollen und sowas allergisch bin. Dann tränen die Augen und dann läuft auch die Nase. Dann habe ich auch richtig Schnupfen, ja. Gut. Meinerseits habe ich die wichtigsten Fragen gestellt. Haben Sie Probleme, haben Sie Fragen oder möchten Sie etwas hinzufügen? Ja, was vielleicht noch interessant sein könnte für Sie, ich habe ja erzählt, ich wohne mit meiner Freundin zusammen und die hat eigentlich ganz ähnliche Beschwerden. Und die wollte jetzt auch mal zum Arzt gehen irgendwann, aber haben wir uns da vielleicht irgendwie mit was angesteckt? Das ist die Frage. Und natürlich, ja, wissen Sie, mein Vater ist eben so sehr früh gestorben. Da hat man natürlich schon auch ein bisschen Sorge, gerade wenn da so ein geschwollener Lymphknoten ist, dass man sagt, was ist das? Ist das irgendwie eine schlimme Erkrankung? Ja, ja, ihr Vater hat Schilddrüsenkrebs, aber ihre Beschwerden bedeuten nicht genau, dass sie auch diese Kranken haben. Müssen wir erstmal die weiteren Untersuchungen durchführen. Aber sie haben gesagt, Ihre Freundin hat auch ähnliche Beschwerden. Hat sie zum Arzt gegangen? Ja, sie wollte Sie jetzt zum die Arzt nächsten Tage gegangen? auch gehen, ja. Okay. Dann haben Sie zusammen etwas gegessen, Ungewöhnliches gegessen oder abprobe? Was? Nee, also das wäre ja auch irgendwie, wenn uns übel gewesen wäre, wenn uns schlecht gewesen wäre nach dem Essen oder so, das hätte man ja irgendwie zuordnen können. Nein. Nein. Okay. Okay. Okay. Dann jetzt möchte ich Sie körperlich untersuchen und ich möchte auch Blut abnehmen und ich würde gerne auch die Bauchröntgen anordnen und gegebenenfalls kann ich auch die Ultraschall durchführen. Okay? Ja. Dann nach der Ergebnisse natürlich besprechen wir weiter wieder. Okay, gut. Okay. Ich habe Gut, keine. Ja. gibt es Fragen von den Kollegen? Ja, wir können vielleicht über Lung etwas sprechen, Husten oder Atemnot oder andere Beschwerde über Lung. Das erste Wort habe ich nicht verstanden. Über? Lung. Lungen, Ach, über die Atemnot, Lunge. Jetzt Husten. habe ich es kapiert. Sorry. Ja. Ja, okay. Hatte ich akustisch nicht verstanden. Nee, husten muss der eigentlich nicht. Er hat Schluckbeschwerden, ne? Können Sie die Schluckbeschwerden genau beschreiben? Bei welchem Essen haben Sie die Schluckbeschwerden? Nur Schwierig. trinken oder? Na, eigentlich immer. Eigentlich immer. Ja, wobei kalte Flüssigkeiten gehen natürlich immer am besten. Da tut es nicht so sehr weh. Aber eigentlich tut es beim Schlucken immer weh. Und wie viele Lymphknoten sind Ihnen aufgefallen? Eine oder multiple oder? Ich würde sagen, mehr als einer, zwei, weiß nicht, wo die so überall sitzen, aber zwei hier am Hals sind mir aufgefallen, ja. Wenn sie drücken, tut das weh? Ja. Okay. Emre, hast du keine Idee? Nein. Echt nicht? Bauchschmerzen, Kopfschmerzen. Eine, natürlich eine infektiöse Krankheit. Aha. Aber Bauchschmerzen, Kopfschmerzen und Schluckprobleme und Lymphknoten vor drei junge Wochen. Leute. Junge Leute, beide infiziert. Ja. Beide? Infiziert. Ja, also die Freundin hat ja die gleichen Symptome. Akuttonsillitis oder aber nee, warum sie haben Bauchschmerzen? Ja, dann machen wir doch vielleicht mal das Arztgespräch. Okay, machen wir. Okay, guten Tag. Warte mal, der kommt noch, der Dr. Alici will noch was sagen? Ja. Nee, jetzt hat er wieder ausgemacht. Nachher, gut, okay. Glaube ja. Ich, er gibt mir einen Tipp. Ja, eigentlich kam gerade ein Tipp schon. Eigentlich schriftlich kam gerade ein Tipp. Aber ja. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Gut, wir gucken. Ach so, ja. Okay. So, guten Tag, Frau Oberärztin. Ich möchte Ihnen einen Patienten vorstellen. Haben Sie kurz Zeit? Ja, natürlich. Okay. Es geht um Kevin Jäger. Er ist 18 Jahre alt, 67 Kilo, 180 Zentimeter groß. Er wohnt mit ihrer mit seiner Freundin. Und er fühlt sich schlecht vor drei Wochen und hat seit drei Wochen hat erhöhte Temperatur. Er hat 38,5 Cent gemessen. Und er hat auch Schluckstörungen, Dysphagie und Abdominalschmerzen und Kopfschmerzen. Er hat dagegen Paracetamol 500 Milligramm eingenommen, aber das hat ihm nicht geholfen. Die Abdominalschmerzen liegt in der linken Seite, im Epigastrikbereich, Oberbauchbereich. Okay, und sind dumpf. Die Beschwerden sind dauerhaft. Und die Beschwerden geht in Ruhe besser. Und er hat auch gemerkt, dass er geschwollene Lymphknoten hat. Er hat Blähungen. Und Diarrhoe und Vomitus und wurde verneint. Vorgeschichte ist unauffällig und in der Familienanamnese liegt väterlicherseits Thyroidkarzinom und mutterlicherseits Diabetes mellitus vor. Vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf hohe Fieber und Schlafprobleme. Er schläft nicht gut. seit langem und er nimmt bei Bedarf Paracetamol 500 Milligramm und Cortisonsalbe gegen Sonnenallergie. Er nimmt bei Bedarf Paracetamol ein und wenn er Sonnenallergie hat, dann benutzt er Cortisonsalbe. Haben Sie da einen Fachbegriff für die Sonnenallergie oder Sonnenunverträglichkeit? Ich weiß nicht, ich erinnere mich nicht. Photodermatose? Photodermatose. Okay. Er raucht dreimal im Monat, aber nicht regelmäßig und trinkt am Wochenende gelegentlich Bier, aber auch nicht regelmäßig. Er hat Photodermatose und allergische Rhinitis gegen Gräser und Pollen. Und ja, die sind die Beschwerden. Was ist denn Ihre Annahme? Was vermuten Sie denn, was dem fehlt? Ah, Verdachtdiagnose, oder? Ja. Ah, nach den bisherigen Angaben gehe ich von Epstein-Barr-Virus aus. Mononukleose. Ja, sehr gut. Okay, ja. Und differenzialdiagnostisch, was könnte es noch sein? Differentialdiagnostik kommen zum Beispiel Meningitis und Akuttonsillitis. Ja, Tonsillitis schon eher, ja. Und schlechtester Fall? Schlechtester Fall im Karzinom? Nee, Thyroidkarzinom. Nee. Larynxkarzinom? Ja, oder ein Hodgkin-Lymphom oder sowas. Hodgkin-Lymphoma, ne? Ja, in diesem, ja. Hodgkin-Lymphoma in Betracht. Gut, was machen Sie denn diagnostisch jetzt mit dem? Diagnostisch. Erstmal natürlich körperliche Untersuchung ist sehr wichtig. Ja, worauf achten Sie da ganz besonders? Die Halsuntersuchung, Inspektion ist und Palpation ist sind sehr wichtig. Und was ist noch wichtig? Palpation? Beim Palpation. Ich palpiere Lymphknoten. Und Milz auch. Ja, genau. Was erwarten Sie denn da? Splenomegalie und Lymphadenomegalie. Ja, also genau, dass die Milz vergrößert und verhärtet ist, ne? Ja. Ja, genau. Mhm. Ja. Sehr gut. Und was machen Sie labortechnisch? Labortechnisch erstmal. Ich würde gerne Blut abnehmen. Die Entzündungsparameter sind wichtig und noch Epstein-Barr-Virus. Vielleicht Antikörper können wir bestimmen. Antikörper bestimmen, genau. Antikörper. Und Ich habe was gesehen, es gibt einen Schnelltest für mononukleare Lymphozyten. Aha. Gibt's das? Kann bestimmt irgendjemand bestätigen, der sich damit auskennt. Also Lymphozytose, Monozytose im Labor und dann eben die Antikörper gegen Epstein-Barr und Virus. Und natürlich Leberwerte und Leberwerte auf alle Fälle, ja, genau. Ja. Gut. Ja, wenn sich unser Verdacht bestätigt oder Ihr Verdacht bestätigt, was ist denn dann die Therapie? Therapie, die erstmal die Fieber gegen Fieber muss ich etwas geben und kein Antibiotik, oder? Das ist ein Virus, brauchen wir kein Antibiotikum und vielleicht, aber gegen Schmerzen können wir auch Ibuprofen geben. Analgesie. Ja, Analgesie. Und soll der weiter zur Schule gehen oder soll der weiter arbeiten gehen oder soll der Sport machen oder Quarantäne ist wichtig. Bitte? Brauchen wir eine Quarantäne? Isolation? Quarantäne in dem Sinne nicht. Die müssen ein bisschen vorsichtig sein, ja. Aber nein, von der Belastung her. Belastung? Belastung. Der muss sich schonen, ne? Ja, ja. Aber ne, der darf nicht arbeiten, der muss Schongang einlegen. Der muss wirklich Ruhe geben, ne? Warum muss man nicht Belastung zwingend vermeiden? Warum muss man Belastung vermeiden? Warum? Wegen der Milz? Ja, er hat Splenomegalie und muss vermeiden Trauma. Und auf alle Fälle. Kräftige Exerzise. Ja. Also nicht Fahrrad fahren oder keinen Sport machen oder sowas, ne? Okay. Damit ihm da nicht die Milz knallt. Ne? Okay, und, jetzt habe ich verstanden. Und dann hat eben jemand gerade schon geschrieben, Flüssigkeitszufuhr, ne? Fieber senken durch Flüssigkeitszufuhr. Und einfach hier steht so schön, symptomatisch. Ja? Also tatsächlich an den Symptomen arbeiten, wenn der sich schlecht fühlt, muss er runterfahren, muss er wenig tun. Ne? Das ist so. Okay, gut. Genau. Gut. Dann war hier noch eine Prüfernachfrage. Okay. Hat er ein erhöhtes Risiko wegen des Schilddrüsenkarzinoms beim Vater? Mein Vater. Der Vater hat ja ein Schilddrüsenkarzinom. Ja, ja. Hat er selber auch ein erhöhtes Risiko? Glaube ich, ja. Aber gibt es keine Symptomatik, aber muss man kontrollieren lassen? Also ich hab als Info, dass es keine genetische Prädisposition gibt. Ja? Aber alle Art von Thyroidkarzinom. Das war die Info, die ich hier bekommen habe. Vielleicht ist das ja auch verkehrt, aber stand hier im Fallbeispiel, dass es also keine genetische Prädisposition gibt für ein Schilddrüsenkarzinom. Okay. Ne? Mhm. Gut, dann ja, Bauchuntersuchung haben wir eben schon gesagt. Was erwarten wir? Die Vergrößerung der Milz, das hast du schon gesagt. Und ja, das waren eigentlich schon jetzt die entscheidenden Sachen. Gut. Okay. Wann hast du es gewusst? Oder wodurch hast du es gewusst, was es ist? Ich habe gelesen. Ja. Aber ich hätte jetzt gedacht, das ist ein... Hallo? Jemand ist neu teilgenommen, deswegen, ja. Ja, ich hätte jetzt gemeint, die Spur ist ziemlich breit. So, das ist ein junger Mann. Ne? Ja, ja. So, und der eigentlich so nicht so viel Risikofaktoren hat. Ne? Der ist aber eher so der schlanke Typ und dann hat er Fieber und Schluckbeschwerden und dicke Lymphknoten und die Oberbauchschmerzen. Da müsste es eigentlich schon klingeln, ne? Okay. Ja, und Na gut. Bis der Prüfung vergesse ich natürlich nicht. Ich glaube, den vergisst du nicht. Den Fall. Mononukleose, wie heißt das auf Deutsch? Hat einen speziellen Namen, hat zwei spezielle Namen. Wir sagen auf Türkisch Küssen Disease, Küssenkrankheit. Ja, genau, Kissing Disease sagt man hier auch, genau. Und hier hat es noch Pfeifferdrüsenfieber, ja? Pfeifersches Drüsenfieber. Hat wahrscheinlich irgendein Dr. Pfeiffer irgendwann mal rausgefunden, diese Mononukleose-Geschichte. Pfeifersches Drüsenfieber oder eben Kissing Disease. Und ist eben, ne, daher der Name, unter jungen Leuten, die viel Körperkontakt haben oder so, verbreitet sich das eben auch. Und die Ansteckungsgefahr ist eben durch Küssen insbesondere gegeben. Also immer gut aufpassen, wen man küsst. Ja. Gut. Sowieso. Mhm. Sowieso. Und ich habe eine Frage. Ist es möglich, auch Schilddrüsenkarzinom? Men 2-Gen Ursachen Medullarkarzinom und Pankreaskarzinom auch. Für diesen Mann ist es nicht gültig, aber ist es möglich eigentlich? Men 2-Gen, sagen wir. Also ich weiß das nicht. Das weiß vielleicht irgendjemand von den schlauen Kollegen. Ich weiß es sicher nicht. Müsste irgendjemand vielleicht sich schlau machen? Bis nächstes Mal. Ja. Guckst du nach? Ja? Machst nächstes Mal kurze Info für alle? Geguckt, aber im Kopf. Endokrinoplasie, ja genau. Multiple Endokrinoplasie, Typ 1 und 2. Bei diesem Syndrom sind die Schilddrüsenkarzinom genetisch. Ach, okay. Ja, jetzt habe ich es kapiert. Multiple andere Karzinom auch auftreten. Zum Beispiel Pankreaskarzinom oder andere Endokrinkarzinom auch auftreten. Ah, okay, super. Ja, sehr gut. Also dann ist es doch in diesem Fall genetisch belastend. Ja, wunderbar. Gut. Also ich von meiner Seite bin soweit zufrieden. Wir haben alles gesagt, alles abgehakt, was es zu fragen gab. Ach so, eine Sache ist mir aufgefallen. Du hast gefragt, ob er chronische Erkrankungen hat. Du hast aber nicht nach Vorerkrankungen gefragt. Der hatte als Kind eine Lungenentzündung. Aha. Und der hat im Augenblick auch eine Achillessehnenentzündung. Aber das ist ja keine chronische Erkrankung. Das ist ja nichts wie, ne? Mit 18 hat man sowas ja auch normalerweise nicht. Da hat man im Normalfall noch keinen Diabetes, noch keinen Bluthochdruck. Und das hat er jetzt auch von sich aus nicht erzählt, weil nicht danach gefragt worden ist. Aber okay. Das sind ja praktisch verschiedene Fragen. Vorerkrankungen, Voroperationen und chronische Erkrankungen. Das sind drei verschiedene Paar Schuhe. Ja? Okay. Und insofern, da könnte man nochmal genauer nachfragen. Ja. Okay. Aber sonst war das doch eine perfekte Anamnese. Und auch ja nachher eine sehr schöne Präsentation. Alles gut. Ja, wunderbar. Dankeschön. Ja, dann sehen wir uns wieder am Donnerstag. Ja. Ja? Ja. Alles klar. Vielen Dank. Gut, für heute allen einen schönen Abend. Und vielen Dank bei meinem Doktor. Ich hoffe, es geht mir bald besser. Alles klar. Vielen Dank. Tschüss zusammen. Dann tschüss. Ciao. Vielen Dank. Ciao.